Wie sind unsere Schlagzeilen? Axel Knörig zieht Konsequenz aus Köln, 4 Angeklagte freigesprochen und VC Nienburg kassiert die nächste Heimpleite. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Nach den Ereignissen von Köln fordert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knörig, dass Asylbewerber bei ihrer Erstaufnahme dazu verpflichtet werden, alle Kommunikationsdaten offenzulegen. Im Falle krimineller Handlungen sei dies wichtig, um Bewegungsprofile zu erstellen und Absprache in sozialen Netzwerken nachzuverfolgen. Der Deutsche Bundestag wird in Kürze ein zweites Asylgesetzpaket verabschieden, in dem auch Konsequenzen der kriminellen Übergriffe der Silvesternacht enthalten sind. Im Fall des Mordversuchs um einen Nienburger Geschäftsmann wurden 4 der 5 Angeklagten freigesprochen. Vor knapp einem Jahr wurde dem Geschädigten vor seinem Geschäft aufgelauert und dieser durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Details des Anklageprozesses erläutert Pressesprecherin Katharina Krüzfeld vom Landgericht Verden. Die Anklage ging davon aus, dass 4 aus der Familie, also aus dem familiären Umfeld stammenden Angeklagten an diesem versuchten Mord beteiligt gewesen sein sollen. Die Kammer hat gestern, nachdem sie bereits vorher die Haftbefehle gegen diese 4 Angeklagten aufgehoben hat, hat sie gestern alle 4 Angeklagten freigesprochen. Vorher hatte sie das Verfahren abgetrennt, das waren ja ursprünglich 5 Angeklagte und das Verfahren gegen den einen Angeklagten, der also die Waffe gezogen haben soll und den Schuss oder die Schüsse abgegeben haben soll. Das hat sie abgetrennt, das Verfahren, und das führt sie jetzt weiter. In Lesering kam es in der Nacht zum vergangenen Sonntag zu 2 Unfallfluchten durch einen Verursacher. Gegen 2.50 Uhr bog ein Pkw-Fahrer vom Esdorfer Weg in die Waldstraße ein, kam auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Leitpfosten und ein Hydrantenschild. Etwa 600 Meter weiter beschädigte der Flüchtige noch einen Maschendrahtzaun inklusive 2er Zaunpfähle. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einer teilweise unterirdischen Leistung starten die Volleyball-Damen des HC Nienburg in das neue Jahr. Gegen die Gäste aus Langenhagen stand am Ende ein 0:3 auf der Anzeigentafel. Lediglich im dritten Satz konnten die Nienburgerinnen den Gästen annähernd Paroli bieten. Es ist bereits die 3. Heimpleite in Folge für Trainer Thomas Platner und seine Mädels. Dieser fand nach der Partie deutliche Worte. Absolut nicht zufrieden. Ich bin mir fast eher peinlich vor den Zuschauern, in den ersten 2 Sätzen so eine Leistung abzugeben. Sowas möchte ich zu Hause eigentlich nicht haben. Ohne Annahme mit 6 bis 8 Annahmefehler im Satz hast du auch in der Liga nichts zu suchen. In der Tabelle der 3. Liga steht der VC weiterhin auf dem 3. letzten Tabellenplatz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.